Eines Abends, als Leon nach Hause kam, fand er in seinem Zimmer eine Decke aus Samt und Wolle, mit Blättern auf hellem Grund. Er rief Madame Homais, Monsieur Homais, Justin, die Kinder, die Köchin, erzählte es seinem Chef. Alle wollten sie einen Blick auf diese Decke werfen. Aus welchem Grund war die Frau des Arztes gegen den Kanzlisten so großzügig? Das schien verwunderlich, und man dachte nun endgültig, sie wäre seine Herzensfreundin. Er förderte diese Vermutung, weil er ständig von ihrem Liebreiz sprach und von ihrem Geist, so dass Binet einmal ziemlich grob erwiderte: »Was schert mich das? Ich gehöre nicht zu ihren Kreisen.« Er zermarterte sich das Hirn, weil er nicht wusste, wie er ihr eine Erklärung machen sollte, und da er immerzu schwankte zwischen der Furcht, ihr zu missfallen, und der Scham, so kleinmütig zu sein, weinte er aus Verzagtheit und Verlangen. Dann fasste er tatendurstig Entschlüsse. Er schrieb Briefe, die er zerriss, setzte sich Fristen, die er hinausschob. Oft machte er sich auf den Weg mit dem Vorsatz, alles zu wagen, aber diese Absicht verflog, sobald er vor Emma stand, und wenn Charles unerwartet auftauchte und ihn einlud, in seinen Bock zu steigen, mit ihm gemeinsam irgendeinen Patienten in der Umgebung zu besuchen, ging er sofort darauf ein, grüßte Madame und verschwand. War ihr Mann denn nicht auch etwas von ihr? Emma dagegen fragte sich nicht, ob sie ihn liebte. Die Liebe, glaubte sie, müsse jäh kommen, mit Blitz und Donnerschlag, ein Himmelssturm, der hereinbricht über das Leben, es durcheinanderwirbelt, den Willen ausreißt, wie Blätter und das ganze Herz hinabstürzt in den Abgrund. Sie wusste nicht, dass der Regen auf Häuser, Terrassen, Seen bildet, wenn die Traufen verstopft sind, und sie hätte sich auch weiter in Sicherheit gewiegt. Da entdeckte sie plötzlich einen Riss in der Mauer. Es war ein Sonntag im Februar, nachmittags, und es schneite. Alle zusammen, Monsieur und Madame Bovary, Homais und Monsieur Léon, machten einen Ausflug, um eine halbe Meile von Yonville eine Flachsspinnerei zu besichtigen, die im Tal errichtet wurde. Der Apotheker hatte Napoleon und Athalie mitgenommen, um ihnen Bewegung zu verschaffen, und Justin begleitete sie, ihre Regenschirme auf der Schulter. Nichts jedoch war so wenig sehenswert wie diese Sehenswürdigkeit. Ein weitläufiges, leeres Gelände, auf dem zwischen Sand und Kieshaufen ein paar schon verrostete Zahnräder durcheinander lagen, umgab ein langes, viereckiges Bauwerk mit unzähligen kleinen Fenstern. Es war noch nicht fertig, und durch die Dachbalken erblickte man den Himmel. An der Giebelspitze war ein Strauß aus Stroh und Ähren befestigt, dessen blau-weiß-rote Bänder im Wind knatterten. Homais redete. Er setzte den Herrschaften die zukünftige Bedeutung dieses Unternehmens auseinander, berechnete die Stärke der Fußböden, die Dicke der Mauern und bedauerte sehr, keinen Meterstab zu haben, wie Monsieur Binet einen besaß für seinen persönlichen Gebrauch. Emma, die ihm den Arm reichte, lehnte sich ein wenig an seine Schulter und betrachtete die Sonnenscheibe, die in dunstiger Ferne ihr fahl schimmerndes Licht ausstrahlte. Doch sie wandte den Kopf. Charles stand da. Er hatte seine Mütze tief in die Augen gezogen und seine beiden dicken Lippen zitterten, was seinem Gesicht etwas Stumpfsinniges gab. Sogar sein Rücken, sein ruhiger Rücken, war beim Hinsehen ein Ärgernis, und der Gehrock darüber enthüllte die ganze Plattheit seines Wesens. Während sie ihn musterte und in ihrem Ärger eine Art verderbter Lust auskostete, trat Leon einen Schritt heran. Die Kälte machte ihn bleicher und schien leise Wehmut auf sein Gesicht zu legen. Zwischen Halsbinde und Hals ließ der etwas lockere Hemdkragen seine Haut sehen. Ein Stückchen Ohr schaute unter einer Haarlocke hervor, und seine zu den Wolken erhobenen großen blauen Augen dünkten Emma klarer und schöner als jene Bergseen, in denen sich der Himmel spiegelt. »Unglücksvogel!« schrie plötzlich der Apotheker, und er lief zu seinem Sohn, der in einen Kalkhaufen gesprungen war, um seine Schuhe weiß zu färben. Als er scharf getadelt wurde, verfiel Napoleon in lautes Gebrüll, während Justin ihm mit einem Strohwisch die Füße putzte. Doch man hätte ein Messer gebraucht. Charles zog seines hervor. »Oh Gott«, sagte sie sich, »er hat ein Messer in der Tasche, wie ein Bauer.« Es fiel eisiger, raureif, und man kehrte heim nach Yonville. Madame Bovary ging am Abend nicht zu ihren Nachbarn. Und nachdem Charles das Haus verlassen hatte und sie sich allein wusste, drängte erneut der Vergleich heran mit der Schärfe eines fast unmittelbaren Eindrucks und jener perspektivischen Verlängerung, die den Gegenständen in der Erinnerung zuwächst. Während sie vom Bett in das hellbrennende Feuer blickte, sah sie noch einmal Léon dastehen, wie am Nachmittag, mit der einen Hand auf das Spazierstöckchen gestützt und an der anderen Athalie haltend, die seelenruhig ein Stück Eis lutschte. Sie fand ihn charmant. Sie konnte sich gar nicht losreißen. Andere Posen von anderen Tagen kamen ihr in den Sinn, Sätze, die er gesagt hatte, der Klang seiner Stimme, seine ganze Gestalt, und sie wiederholte, die Lippen spitzend wie zu einem Kuss. »Ja, charmant, charmant. Ist er verliebt?« fragte sie sich. »Bloß in wen?« »Natürlich, in mich.« Alle Beweise waren plötzlich so klar. Ihr Herz hämmerte, die Flamme im Kamin warf ein freudig zitterndes Licht an die Decke. Sie drehte sich auf den Rücken und streckte die Arme weit aus. Nun begann das ewig gleiche Lamento. »Oh, wenn der Himmel gewollt hätte! Warum denn nicht? Wer ist schuld?« Als Charles um Mitternacht wiederkam, schien sie aus tiefem Schlaf zu erwachen, und da er beim Auskleiden Geräusche machte, klagte sie über Migräne. Dann fragte sie beiläufig, wie der Abend gewesen sei. »Monsieur Léon«, sagte er, »ist früh nach oben gegangen.« Sie konnte ein Lächeln nicht unterdrücken und schlief ein, die Seele erfüllt von neuartigem Zauber. Andern Tags, bei Einbruch der Dunkelheit, erhielt sie Besuch von Herrn Lheureux, dem Modewarenhändler. Er war ein tüchtiger Mann, dieser Krämer. Als Gascogner geboren, aber zum Normannen geworden, vereinte er südfranzösische Zungenfertigkeit mit der Abgefeimtheit des Pays de Caux. Sein dickes Gesicht, schlaff und bartlos, sah aus wie durch einen Absud von heller Lakritze gefärbt, und sein weißes Haar unterstrich den herben Glanz seiner schwarzen Äuglein. Keiner wusste, was er früher gewesen war. Hausierer, sagten die einen, Bankier in Routot, meinten die anderen. Sicher ist, er machte im Kopf so komplizierte Rechnungen, dass selbst Binet einen Schreck bekam. Höflich bis zur Kriecherei sah man ihn stets in leicht buckelnder Haltung, wie jemand, der grüßt oder hereinbittet. Nachdem er seinen mit Trauerflor umwundenen Hut an der Tür abgelegt hatte, stellte er einen grünen Karton auf den Tisch und fing an, sich unter vielen Respektbezeugungen bei Madame zu beklagen. Er genieße bis auf den heutigen Tag nicht ihr Vertrauen. Ein armseliger Laden wie der seine war nicht imstande, eine elegante Dame anzulocken. Er betonte das Wort. Sie musste nur bestellen, und er kümmerte sich darum, alles zu liefern, was sie wünschte, ob Kurzwaren, Wäsche, Wirk- und Strickwaren oder Modeneuheiten. Denn in die Stadt fuhr er viermal pro Monat regelmäßig. Er stand in Verbindung mit den besten Häusern. Man konnte sich bei den Trois Frères, der Barbe d'Or oder dem Grand Sauvage nach ihm erkundigen. Alle diese Herren kannten ihn wie ihre Westentasche. Heut also schaute er im Vorübergehen bei Madame herein, um ihr verschiedene Artikel zu zeigen, die er rein zufällig hatte, dank einer ganz außerordentlichen Gelegenheit, und er zog aus der Schachtel ein halbes Dutzend gestickter Kragen. Madame Bovary nahm sie in Augenschein. »Ich brauche nichts«, sagte sie. Nun präsentierte Monsieur Lheureux unaufdringlich drei algerische Schärpen, mehrere Päckchen mit englischen Nadeln, ein paar Strohpantoffeln und schließlich vier Eierbecher aus Kokosschale, deren fein durchbrochene Ziselierung von Zuchthäuslern stammte. Die beiden Hände auf dem Tisch, den Hals vorgereckt, den Rücken gekrümmt, folgte er dann mit offenem Mund Emmas Blick, der unschlüssig zwischen den Waren hin und her schweifte. Von Zeit zu Zeit, wie um Staub wegzuschnippen, fuhr er mit dem Fingernagel über die seidenen Schärpen, die in voller Länge ausgerollt dalagen, und sie erbebten mit leisem Knistern, ließen im grünlichen Dämmerlicht die Goldpailletten auf ihrem Gewebe flimmern wie kleine Sterne. »Wie viel kosten sie?« »Einen Pappenstiel«, antwortete er, »einen Pappenstiel, eilt aber nicht, ganz wie Sie möchten, wir sind keine Juden.« Sie überlegte ein Weilchen, am Ende wies sie Monsieur Lheureux's Offerte noch einmal dankend zurück, und dieser entgegnete gelassen, »schon gut, wir kommen später ins Geschäft, mit den Damen habe ich mich immer gut vertragen, außer mit der meinigen, natürlich.« Emma lächelte. »Ich wollte nur sagen«, fuhr er nach seinem Scherz gutmütig fort, »das Geld macht mir keine Sorgen. Ich gebe Ihnen welches, wenn's Not tut.« Sie wirkte überrascht. »Ach«, sagte er lebhaft und mit leiser Stimme, »ich muss nicht weit gehen, um welches zu finden. Verlassen Sie sich drauf.« Und er begann, nach Vater Tellier zu fragen, dem Wirt des Café Français, der gerade bei Monsieur Bovary in Behandlung war. Was fehlt ihm bloß, dem Vater Tellier? Er hustet, dass sein ganzes Haus wackelt, und ich fürchte, er braucht demnächst eher einen Überrock aus Tannenholz als ein Leibchen aus Flanell. Der hat ordentlich geludert, als er jung war. Diese Leute, Madame, kannten weder Maß noch Ziel. Er hat sich mit Schnaps ausgebrannt. Trotzdem ist es betrüblich, wenn man sieht, wie ein alter Bekannter abtritt.« Und während er seinen Karton wieder einpackte, schwatzte er über die Patienten des Arztes. »Wahrscheinlich liegt es am Wetter«, sagte er und blickte mit mürrischem Gesicht zu den Fenstern. »Es ist Schuld an all diesen Krankheiten. Ich bin auch nicht so recht auf der Höhe. Ich muss wohl bald einmal Monsieur aufsuchen wegen einem Schmerz, den ich im Kreuz habe. Also dann auf Wiedersehen, Madame Bovary, stehe jederzeit zur Verfügung, ergebenster Diener.« Und leise schloss er die Tür. Emma ließ sich das Essen in ihrem Zimmer servieren, vor dem Kamin, auf einem Tablett. Sie aß und aß. Alles schmeckte ihr. »Wie vernünftig ich war«, sagte sie sich und dachte an die Scherpen. Sie hörte Schritte im Treppenhaus. Es war Leon. Sie stand auf und nahm von einem Stoß Küchentücher, die zum Einsäumen auf der Kommode lagen, das oberste herunter. Sie schien ganz in ihre Arbeit vertieft, als er eintrat. Das Gespräch schleppte sich dahin, denn Madame Bovary verstummte immer wieder und er selbst wirkte befangen. Er saß auf einem niedrigen Stuhl am Kamin und drehte die Nadelbüchse aus Elfenbein zwischen den Fingern. Sie nähte eifrig oder strich dann und wann mit dem Nagel über den umgeschlagenen Stoffrand. Sie sagte nichts. Er war still, gebannt von ihrem Schweigen wie sonst von ihren Worten. »Armer Kerl«, dachte sie. »Womit habe ich ihr Missfallen erregt?«, überlegte er. Leon sagte schließlich doch, er müsse bald einmal nach Rouen fahren, in einer Kanzleiangelegenheit. »Ihr Musikalienabonnement ist abgelaufen, soll ich es verlängern?« »Nein«, antwortete sie. »Warum?« »Darum«, und mit verkniffenen Lippen zog sie langsam an einem endlosen grauen Faden. Diese Näherei ärgerte Leon. Emmas Fingerspitzen schienen sich daran wund zu reiben. Eine galante Bemerkung ging ihm durch den Kopf, er wagte jedoch nicht, sie auszusprechen. »Sie hören also auf?« fragte er wieder. »Womit?« sagte sie lebhaft. »Mit der Musik? Ach, mein Gott, ja. Habe ich nicht mein Haus, das ich führen, meinen Mann, um den ich mich kümmern muss? Kurzum, tausend Dinge, so viele Pflichten, die allem anderen vorgehen.« Sie schaute auf die Pendeluhr. Charles hatte Verspätung. Da spielte sie die Besorgte. Zwei-, dreimal wiederholte sie gar, »er ist so gut.« Der Kanzlist mochte Monsieur Bovary. Diese Anhänglichkeit überraschte ihn jedoch auf unangenehme Art. Trotzdem stimmte er ein in ihr Loblied, das, wie er sagte, alle sangen und ganz besonders der Apotheker. »Oh, er ist ein rechtschaffener Mann«, erwiderte Emma. »Sicher«, erwiderte der Kanzlerist. Und er fing an, von Madame Homais zu reden, deren nachlässiger Aufzug ihnen normalerweise Anlass zu Spott gab. »Was macht das schon?« unterbrach Emma. »Eine gute Mutter schert sich nicht um ihre Kleidung.« Dann fiel sie wieder in Schweigen. Genauso war es an den folgenden Tagen. Ihre Reden, ihre Art, alles änderte sich. Man sah, dass sie ihren Haushalt ernst nahm, wieder regelmäßig in die Kirche ging und ihre Dienstmagd mit größerer Strenge behandelte. Sie holte Berthe von der Amme zurück. Félicité brachte sie herbei, wenn Besuch kam, und Madame Bovary entkleidete sie und zeigte ihre Gliedmaßen. Sie verkündete, dass sie Kinder abgöttisch liebe. Das war ihr Trost, ihre Freude, ihre Narretei. Und sie begleitete ihre Zärtlichkeiten mit lyrischen Ergüssen, die jeden, außer die Bewohner von Yonville, an die Sachette aus Notre-Dame zu Paris erinnert hätten. Wenn Charles heimkehrte, standen seine Pantoffeln neben der Glut zum Wärmen. Nie wieder fehlte jetzt in seinen Westen das Futter oder an seinen Hemden ein Knopf, und es war ein Vergnügen, im Schrank alle Zipfelmützen zu sehen, wohlgeordnet zu gleich hohen Stapeln. Sie sträubte sich nicht mehr, wie früher durch den Garten zu schlendern. Was immer er vorschlug, fand Zustimmung, obgleich sie keinen der Wünsche erriet, denen sie sich ohne Widerspruch fügte. Und wenn Léon ihn vor dem Kamin sitzen sah, nach dem Abendessen, die Hände verschränkt auf dem Bauch, die Füße auf die Feuerböcke gestützt, die Wangen gerötet vom Verdauen, die Augen feucht vor Glück, daneben das Kind, das auf dem Teppich kroch, und diese schlanke Frau, die sich über die Lehne des Armstuhls beugte und ihn auf die Stirn küsste, »Das ist Wahnsinn«, sagte er sich. »Wie soll ich jemals an sie herankommen?« Sie schien ihm jetzt so tugendhaft und unnahbar, dass jede Hoffnung, selbst die leiseste, schwand. Durch diese Entsagung jedoch gab er ihr einen außerordentlichen Rang. Sie wurde befreit von allen körperlichen Eigenschaften, die ihm verwehrt blieben. Und in seinem Herzen stieg sie höher und höher, löste sich von ihm nach der wundervollen Art einer Apotheose, die aufschwebt. Es war eines jener reinen Gefühle, die uns nicht am Leben hindern, die man kultiviert, weil sie rar sind und deren Verlust mehr Kummer bereitet als das Besitzen Freude. Emma wurde mager, ihre Wangen wurden bleich, ihr Gesicht wurde schmal. Mit ihren breiten schwarzen Haarstreifen, ihren großen Augen, ihrer geraden Nase, ihrem vogelhaften Gang und neuerdings immer schweigsam, wirkte es dann nicht, als schreite sie durchs Leben, fast ohne es zu berühren, als trage sie auf der Stirn das dunkle Mal einer erhabenen Bestimmung. Sie war so traurig und so still, so sanft und zugleich so verschlossen, dass man sich in ihrer Nähe von eisigem Zauber gepackt fühlte, so wie man in Kirchen schaudert, wo Blütenduft vereint ist mit kaltem Marmor. Auch die anderen konnten sich diesem Reiz nicht entziehen. Der Apotheker sagte, sie ist eine Frau von großen Talenten und wäre selbst in einer Unterpräfektur nicht fehl am Platz. Die Bürgersfrauen bewunderten ihre Sparsamkeit, die Patienten ihren höflichen Ton, die Armen ihr Mitgefühl. Doch sie steckte voller Begierden, voller Wut, voller Hass. Dieses Kleid mit den geraden Falten verbarg ein aufgewühltes Herz, und diese schamhaften Lippen erzählten nichts von seiner Qual. Sie war verliebt in Léon und suchte die Einsamkeit, um sich genüsslicher an seinem Bild zu weiden. Der Anblick seiner Gestalt störte die Lust an dieser Grübelei. Emma erbebte beim Geräusch seiner Schritte. Stand er ihr dann gegenüber, verflog die Erregung. Zurück blieb nur grenzenlose Verwunderung und am Ende Traurigkeit. Léon wusste nicht, wenn er verzweifelt von ihr fortging, dass sie hinter ihm aufstand, um ihn auf der Straße zu sehen. Sie belauerte jeden seiner Schritte, sie forschte in seinem Gesicht. Sie erfand eine lange Geschichte, weil sie einen Vorwand brauchte, um einen Blick in sein Zimmer zu werfen. Die Frau des Apothekers dünkte sie glücklich, schlief sie doch mit ihm unter einem Dach, und ihre Gedanken kreisten ständig um dieses Haus wie die Tauben des Lion d'Or, die hier in den Regenrinnen ihre rosa Füßchen badeten und ihre weißen Flügel. Doch je klarer Emma sich ihrer Liebe wurde, umso mehr kämpfte sie dagegen, denn keiner sollte etwas merken. Und vielleicht wurde sie kalt. Es wäre ihr Recht gewesen, hätte Leon sie durchschaut, und sie malte sich Zufälle aus, Katastrophen, die dabei helfen konnten. Was sie zurückhielt, war sicherlich Trägheit oder Angst und ebenso die Scham. Sie dachte, dass sie ihn zu weit von sich gestoßen hatte, dass der Zeitpunkt verpasst war und alles verloren. Der Stolz, die Befriedigung, sich sagen zu können, ich bin tugendhaft, in den Spiegel zu schauen und dabei resignierte Posen einzunehmen, trösteten sie doch ein wenig über das Opfer, das sie zu bringen glaubte. Nun verschmolzen die fleischlichen Gelüste, die Gier nach Geld und die Melancholien der Leidenschaft zu einem einzigen Schmerz. Doch anstatt ihr Denken von ihm abzuwenden, richtete sie es noch stärker darauf, indem sie ihre Pein schürte und überall nach Gelegenheiten suchte. Sie ärgerte sich über ein schlampig serviertes Gericht oder eine offenstehende Tür, klagte über den Samt, den sie nicht hatte, das Glück, das ihr versagt blieb, über ihre allzu hochfliegenden Träume, ihr allzu beengtes Haus. Ganz besonders erbitterte sie, dass Charles nichts zu ahnen schien von ihrem Martyrium. Die Überzeugung, dass er sie glücklich mache, empfand sie als blöde Beleidigung und seine diesbezügliche Gewissheit als Undank. Für wen also war sie vernünftig? War denn nicht er das Hindernis für alle Seligkeit, die Ursache für alles Elend? Und so etwas wie der spitze Dorn an diesem vertrackten Riemen, der sie rundherum einschnürte. Also wälzte sie auf ihn allein den vielfachen Hass, der ihrem Ärger entsprang. Und jeder Versuch, ihn einzudämmen, machte ihn nur wilder. Diese sinnlose Anstrengung kam noch zu den anderen Gründen für ihre Verzweiflung und steigerte die Entfremdung. Ihre eigene Sanftmut empörte sie. Das häusliche Mittelmaß trieb sie in Träumereien von Luxus, die eheliche Zuneigung in ehebrecherische Begierden. Es wäre ihr Recht gewesen, hätte Charles sie geschlagen, dann hätte sie ihn leichter verabscheuen, sich an ihm rächen können.